Kundgabe 1034. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.8.1939. Unsterblichkeit der Seele. Gnadenzuwendung. So vernehmet die Stimme des Herrn und achtet ihrer. Ihr beraubet euch der größten Gnade, sofern ihr die Unsterblichkeit der Seele anzweifelt. Denn in der Voraussetzung, dass das Leben sein Ende gefunden hat, mit dem Ableben des irdischen Körpers, begehret ihr nichts, was für die Ewigkeit Bestand hat. Ihr seid also gleichsam zufrieden mit der Versorgung eures Leibes auf Erden und erbittet euch keinerlei Hilfe für das Leben nach dem Tode. Und ihr bedenket nicht den Geist, sondern begnüget euch mit dem, was nur dem Körper zuträglich ist. Und so ihr nicht bittet, kann euch die Hilfe nicht gewährt werden. Das Leibesleben beschließt ihr dann wohl mit dem Tode des Körpers, nicht aber das Leben der Seele. In einer Gestaltung, die euer Lebenswandel auf Erden selbst bestimmt, wird der Seele neuer Aufenthalt entsprechend diesem Leibesleben sein. Ihr werdet nichts mehr aus eigener Kraft vermögen, jedoch genau wie auf Erden eure Sinne gebrauchen und also Freude und auch Leid empfinden. Und dies ist jeder Seele unabwendbares Los, dass sie die gerechte Sühne oder den gerechten Lohn auf sich nehmen muss und ihm nicht entgehen kann. Und es ist deshalb von größter Bedeutung, auf Erden mit dem Fortleben der Seele zu rechnen, weil ohne den Glauben daran der Mensch nicht die Gnade Gottes in Anspruch nimmt, das heißt, er glaubt, göttliche Hilfe nicht zu benötigen, und richtet alles Denken und Tun nur auf die Erfüllung irdischer Pflichten. Und dies lässt ihn in argen Rückstand kommen, so er um geistigen Verdienst befragt wird in der Ewigkeit. Nichts bedrückt die Seele mehr als ungenützte Möglichkeiten des Erdenlebens. Und ungenützt für die Ewigkeit wird jedes Erdenleben bleiben, so ohne Glauben an ein Fortleben der Seele auch der Begriff Ewigkeit unfasslich ist für den Menschen. Denn wer sorget für die Ewigkeit, so ihm einfach der Glaube daran fehlt? Und also gehet eine Seele wohlirdisch zur Ruhe ein, kann sich aber nur dann im Frieden des Himmels sonnen, wenn sie auf Erden rastlos tätig war für das Leben im Jenseits. Oder aber sie muss auf mühevollem Wege nun dahin zu gelangen suchen, was ihr als noch im Fleischleib ums Vielfache leichter gefallen wäre. Und so rufe ich allen Zweiflern auf Erden zu: Gedenket des Lebens nach dem Tode und lebet nicht im Irrwahn, dass mit dem Tode des Leibes alles zu Ende sei, sondern wisset, dass ja dann erst das rechte Leben beginnt. Wisset, dass ihr auf Erden nur eine Probezeit zu bestehen habt, dass aber dann erst das eigentliche Leben einsetzt. Und dieses Leben völlig abhängig ist davon, wie ihr das Erdenleben genützet habt. Denn es ist die Gewissheit furchtbar für die Seele, dass sie das Erdenleben vorübergehen ließ und nun am Eingang in das Jenseits ihre Armut an geistigen Schätzen erkennen muss. Und darum nützet das Leben, solange ihr noch im Vollbesitz eurer Kräfte seid, und erbittet euch die Gnade unaufhörlich, denn sie allein ermöglicht euch den geistigen Fortschritt und macht euch den Weg frei in die ewige Heimat. Amen.